Okay, musikalisch ist diese Hymne auf den FC St. Pauli nicht gerade Punkrock in Reinkultur. Aber es gibt einen Punk-Bezug. 1:0 St. Pauli vor von einer Band namens Heiligen Geist Sextett. Der Gruppe gehörte Thomas Schwebel von den Fehlfarben an. Sagt René Martens, der Hamburger ist nicht nur Fan des FC St. Pauli, sondern hat auch mehrere Bücher über seinen Club geschrieben. Die Fehlfarben waren in den 80ern eine der wichtigsten deutschen Punk-Bands und die Punk-Connection des FC St. Pauli geht zurück in diese Zeit. Zu Leuten, die mit Punkrock irgendeine Art von Verbindung hatten. Also Leute, die Hausbesetzer selbst waren und aus der Hafenstraße kamen. Das waren Leute aus der Antifa-Szene, wo es eben auch Verbindungen logischerweise gab zu Punkrock. Verbindungen, die bis in die Gegenwart reichen. Heute sieht man im Stadion immer noch Dirk Jura von Slime. Auch der Sänger der Razors ist immer noch im Stadion zu sehen. Logisch, dass die Punkpioniere von Slime auch beim 100. Geburtstag des FC St. Pauli am Millerntor ihren Auftritt haben. Dieses Dreckige, das Unangepasste, da passt Punk natürlich als Element relativ gut rein. Punk und Totenkopffahne, das ist die St. Pauli-Folklore, meint René Martens. Und der aktuelle Vereinspräsident ist so eine Art Punk-Unternehmer. Uke Göttlich, der heutige Vereinspräsident, ist ja Inhaber und Geschäftsführer eines Digitalvertriebs für Indie-Labels. Punk als Imagefaktor, rebellische Posen als Geschäftsmodell. Was einem Männerfußballverein recht ist, das ist einer Porno-Unternehmerin billig. Hello everybody, this is William Bibbiani of the B-Movies Podcast and we are here with writer, director, actor and punk rock porno princess Joanna Angel. Hi. Drehbuchautorin, Regisseurin, Darstellerin und punk rock porno prinzessin. So wird Joanna Angel in einer amerikanischen Talkshow begrüßt. Außerdem ist Joanna Angel noch Produzentin ihrer eigenen Filme und mit ihrer Firma Burning Angel eine Schlüsselfigur der Pornoindustrie als eine von ganz wenigen Frauen. Mit ihrem Talent für hochflexibles Multitasking verbindet die 35-jährige Selfmade-Unternehmerin klassische Rezepte des American Way of Business mit einer der goldenen Regeln des Punk, DIY. Do it yourself. I never watched porn before I started Burning Angel, so it was like, look at all this porn out there. I want to do something different. Ich habe nie Pornos geschaut, bevor ich meine Firma Burning Angel gegründet habe. Ich wollte was Eigenes machen, DIY, ein Job, der Spaß macht. Dann kamen Freunde und Freundinnen dazu, einer hat die Website aufgebaut und so habe ich meine Vision umgesetzt. Frei nach meinem Motto, verlass dich auf deinen Mut. Für Joanna Angel ist Punk die Lizenz zur Selbstermächtigung. Im Internet findet man ihre Filme unter der Kategorie Punk-Style-Porn. Zum Beispiel einen Dreier einer fiktiven Band namens Black Leg. Ein Mann mit Schlagzeugstöcken in der Hand, zwei Frauen mit Gitarren. Nach ein paar Sekunden werden die Gitarren weggelegt, der Drummer lässt die Stöcke fallen und dann widmen sich die drei ihrem Kerngeschäft. You guys only want some dick. You don't give a shit about my talents? Yeah. It's really awesome. Und was ist nun Punk an diesem Porno? Nun ja, die Körper sind flächendeckend gepierst und tätowiert. So sehen sie irgendwie angezogen aus, auch wenn sie splitternackt sind. Ansonsten Lack und Leder, lila Haare, rosa Haare, grüne Haare. Bei allem Punk und aller Libertinage bleibt der Sex im Rahmen der Pornokonventionen. Bei einem Dreier gilt Frau mit Frau und Mann, aber niemals Mann mit Mann und Frau. Anders im Queer-Porn. Da verschwimmen die Grenzen der Geschlechter, die Körper stehen buchstäblich quer zu Schlankheitsdiktaten und Schönheitsnormen. Und das alles unter Berufung auf Punk. Auftritt Courtney Trouble. Der Name ist Programm. I am a fat, sleazy sex addict and I'm proud of it. Eine fette, schmierige Sexsüchtige und Pornografin und stolz darauf. Courtney Trouble, ein Star der Queer-Porn-Szene. In Deutschland werden Phänomene wie Queer-Punk nur von randständigen Medien wahrgenommen, etwa von Missy. Missy ist ein feministisches Popmagazin und Hengame Yagu Bifara ist Redakteurin bei Missy. Von ihr kommt eine letzte Antwort auf die Frage, was bedeutet Punk am Tag, als Johnny Rotten 60 wird? Punk ist, was das System stört und subversiv mit Unterdrückungen umgeht. Das kann Riot Girl sein, das kann das Zelebrieren von Femininität sein oder auch das Tragen eines Hijabs in einer antimuslimischen Gesellschaft.